WDR 3 Hörspiel. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich will nur nicht dabei sein, wenn's passiert. Diesen Satz soll Woody Allen mal gesagt haben. Der bekannte Autor und Filmregisseur ist der Autor des heutigen Krimi-Hörspiels, in dem es natürlich genau um dieses Thema geht und das auch genauso heißt. Damit herzlich willkommen zu Der Tod von Woody Allen. Eine schwarzhumorige Geschichte über eine Mörderjagd unter Nachbarn und den Schrecken der Selbstjustiz. Der Tod. Hörspiel von Woody Allen. Ja, wie? Also los, wissen wir, dass Sie da sind. Los, jetzt aufmachen. Was denn? Also los, machen Sie schon auf. Moment mal. Wer ist denn da? Kleinmann, Beeilung. Der Hacker, das ist doch die Stimme von Hacker. Hacker? Kleinmann, machen Sie jetzt auf. Ja, ich komm schon. Ich hab geschlafen, Moment mal. Meine Güte, 2:30. Ich komme. Warten Sie einen Augenblick. Moment. Also sowas. Kleinmann, sind Sie schwerhörig? Ich hab geschlafen. Was ist denn überhaupt los? Spielen Sie doch nicht den Ahnungslosen. Ja, wo spiele ich denn den Ahnungslosen? Ich war im Tiefschlaf. Was glauben Sie, was ich gemacht habe 2:30 in der Früh? Getanzt? Wir brauchen doch jeden verfügbaren Mann. Sagen Sie, Kleinmann, was ist denn los mit Ihnen? Wo sind Sie denn gewesen, dass Sie nicht mehr wissen, was vorgeht? Ja, ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden. Bürger, schützt euch selbst. Was? Selbstschutz der Bürger. Ja, aber diesmal mit einem Plan. Ja, mit einem wirklich gut ausgearbeiteten. Ein fabelhafter Plan ist das. Vielleicht hätte einer von Ihnen doch die Freundlichkeit, mir mitzuteilen, warum Sie hergekommen sind. Mir ist nämlich ziemlich kalt ohne alles. Ja, das ist ganz einfach. Wir brauchen absolut jede erdenkliche Hilfe. Und jetzt ziehen Sie sich endlich an. Ja, aber Tempo, ja? Gut, ich ziehe mich an. Nur dürfte ich bitte wissen, worum es bei der Sache geht? Zwei Frauen haben den Mörder gesichtet. Sie haben beobachtet, wie er in den Park hineingegangen ist. Welchen Mörder denn? Also, Kleinmann, zum Blödeln haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Wer blödelt denn? Welcher Mörder? Sie kommen hier rein wie beim Überfall. Ich war gerade im Tiefschlaf. Ja, der Mörder von Richardson. Der Mörder von Jempel. Der Mörder von Mary Quilty. Der Wahnsinnige. Der Würger. Welcher Wahnsinnige? Welcher Würger? Derselbe, der den Sohn von Eisler umgebracht hat. Und der den Jensen mit einer Klavierseite erwürgt hat. Den Jensen, den großen Nachtwächter? Genau. Er hat ihn von hinten erwischt. Hat sich leise reingeschlichen und hat ihm diese Klavierseite um den Hals geschlungen. Der war blau angelaufen, als sie ihn gefunden haben. Gefrorener Speichel im Mundwinkel. Ja, gut. Schauen Sie, ich muss morgen zur Arbeit. Los jetzt, Kleinmann. Wir müssen ihn stoppen, bevor er nochmal zuschlägt. Wir? Wir und ich? Ja, die Polizei scheint es ja nicht zu schaffen. Ja, ja. Dann sollten wir Briefe schreiben und uns beschweren. Ich werde mich darum kümmern, sofort, als erstes in der Früh. Ja, die tut doch alles, was in ihrer Macht steht. Niemand weiß, wann wird er das nächste Mal zuschlagen. Wann hat denn das alles angefangen? Also ich verstehe nicht, dass mir niemand was davon erzählt hat. Na, angefangen hat es mit einer Leiche und dann war da noch eine und dann wurden es immer mehr. Ja. Die ganze Stadt ist in Panik. Jeder außer Ihnen. Also, da kann ich Sie beruhigen. In Panik bin ich jetzt auch. Ja, die Sache ist natürlich im Fall eines Wahnsinnigen besonders kompliziert. Da fehlt ja jedes Motiv. Nichts, woran man sich halten könnte. Und er hat keinen einfach nur ausgeraubt oder nur vergewaltigt oder nur ein bisschen so... Er hat sie nur erwürgt. Sogar den Jensen, der doch derart kräftig ist, nicht wahr? Er war kräftig. Zurzeit hängt ihm die Zunge raus und er ist blau angelaufen. Blau. Das ist, finde ich, für einen 40-Jährigen keine gute Farbe. Und es gibt keine Anhaltspunkte? Ein Haar oder einen Fingerabdruck? Oh ja, ein Haar hat man gefunden. Na also, heutzutage braucht man doch nicht mehr als ein Haar. Das tun die unter das Mikroskop und 1, 2, 3, schon kennt man die ganze Geschichte. Welche Farbe hat's denn? Ihre Farbe. Meine Farbe? Jetzt starren Sie mich doch nicht so an. Also mir ist keins ausgefallen in der letzten Zeit. Also jetzt machen wir uns nicht verrückt hier. Da gibt's einen ganz einfachen Trick. Man muss immer mit der Logik arbeiten. Manchmal findet man die Anhaltspunkte bei den Opfern selbst. Also zum Beispiel, dass es alles Krankenschwestern waren oder dass alle Glatzköpfe waren oder glatzköpfige Krankenschwestern. Dann erzählen Sie uns bitte, wo Ihrer Meinung nach in diesem Fall die Übereinstimmungen zu finden sind. Genau, zwischen dem Jungen vom Eisler nämlich und Mary Quilty und Jensen und Jempel. Ja, wenn ich nur mehr über den ganzen Fall wüsste. Wenn er nur mehr wüsste. Es gibt keine Übereinstimmung, Kleinmann. Abgesehen davon, dass die alle mal gelebt haben und jetzt sind sie alle tot. Ja, das haben sie allerdings gemeinsam. Ja, ja, er hat recht. Keiner ist vor ihm sicher, falls Sie sich das gerade gedacht haben. Ja, wahrscheinlich wollte er sich nur vergewissern. Genau. Da gibt's keine Schablone, Kleinmann. Es sind nicht bloß Krankenschwestern. Immun ist da jedenfalls keiner. Was ist denn das hier? Was denn? Das hier. Ihren Kamm, ein Haar. Ja, das kommt wahrscheinlich daher, dass ich ihn verwendet habe, um mich zu kämmen. Ja, die Farbe stimmt genau mit dem Haar überein, das die Polizei gefunden hat. Sind Sie wahnsinnig geworden? Das ist ein schwarzes Haar. Es gibt doch Millionen schwarze Haare auf der Welt. Wieso tun Sie denn das jetzt in ein Kuvert? Das ist doch was völlig Normales. Hier, der zum Beispiel. Der hat schwarzes Haar. Hey, Kleinmann, soll das vielleicht eine Anschuldigung sein? Wieso Anschuldigung? Er hat mein Haar in ein Kuvert getan. Geben Sie sofort dieses Haar zurück. Lass mich. Ich tu nur meine Pflicht. Er muss es tun. Die Polizei hat jeden einzelnen Bürger dieser Stadt gebeten, mitzuhelfen. Und deshalb haben wir uns jetzt einen Plan ausgedacht, einen Schlachtplan. Was denn für einen Schlachtplan? Wir können doch mit Ihrer Hilfe rechnen, nicht? Natürlich können wir mit Kleinmann rechnen. Er spielt doch eine wichtige Rolle in dem Plan. So? Ich spiele eine wichtige Rolle. Aha. Und zwar? Man wird Sie rechtzeitig davon in Kenntnis setzen. Keine Sorge. Und dazu braucht er mein Haar in diesem Kuvert. Sie brauchen sich jetzt nur anzuziehen und wir warten unten auf Sie. Und beeilen Sie sich. Wir vertun ja nur unsere Zeit. Okay, okay. Aber zuerst geben Sie mir wenigstens einen kleinen Tipp, was das für ein Plan ist, ja? Beeilen Sie sich, Kleinmann, um Gottes Willen. Es geht um Leben und Tod. Und ziehen Sie sich warm an. Es ist kalt draußen. Verdammt. Das ist ein Schuhlöffel. Völlig lächerlich, das Ganze. Einen mitten in der Nacht aufzuwecken mit solchen schauerlichen Neuigkeiten. Wofür bezahlen wir die Polizei? Eben liege ich noch schön eingeringelt in meinem warmen Bett. Im nächsten Moment bin ich in irgendeinen Schlachtplan verwickelt. Irgend so ein mischuckener Mörder, der sich von hinten anschleicht und... Kleinmann. Wer ist das denn? Na, ich? Gottes Willen, müssen Sie sich denn so anschleichen? Ich habe Stimmen gehört. Ja, ja. Ein paar Männer waren da. Ich bin plötzlich in irgendeinem Bürgerkomitee dabei. Zum Selbstschutz. Um diese Zeit? Scheinbar irgendein Mörder unterwegs. Das kann ich bis morgen früh warten. Der ist eine Nachteule. Ah ja, der Wahnsinnige. Ach so. Sie haben von der Sache gewusst. Ja, warum haben Sie mir denn nichts erzählt? Aber ich habe schon x-mal mit Ihnen darüber reden wollen. Aber dann hören Sie mir ja nicht zu. Wer hört nicht zu? Sie sind immer viel zu beschäftigt, Ihre Arbeit. Ja, aber was soll ich denn machen? Und Ihre Hobbys, Sie ja, wissen ja. Doch, jetzt ist Hochsaison. Ich habe Ihnen gesagt, da ist ein Mord passiert. Ungelöster Fall. Ja. 2 Morde ungelöst, 6 Morde ungelöst. Und was sagen Sie da? Später, später. Ja, weil Sie sich immer den unmöglichsten Zeitpunkt aussuchen. Ach so. Naja, zum Beispiel meine Geburtstagsparty. Ich fühle mich gerade wohl, ich packe meine Geschenke aus. Und dann müssen Sie sich anschleichen mit diesem langen Gesicht und sagen, haben Sie schon gelesen in der Zeitung, man hat einem Mädchen die Gurgel durchgeschnitten. Können Sie sich keinen passenderen Augenblick dafür aussuchen? Da freut man sich gerade ein bisschen, schon meldet sich die Stimme aus der Unterwelt. Ja, wenn es nichts Erfreuliches ist, dann passt kein Augenblick. Wo ist übrigens meine Krawatte? Wozu brauchen Sie denn eine Krawatte? Denken Sie, machen Jagd auf einen Wahnsinnigen? Überlassen Sie das bitte mir, ja? Ach so, wahrscheinlich handelt es sich um eine feierliche Jagd. Kann doch nicht wissen, wen ich treffe. Zufällig. Es kann sein, dass da unten mein Boss ist. Ich bin sicher, der ist sportlich angezogen. Schauen Sie sich an, wen die sich ausgesucht haben, einen Mörder zu fangen. Ein Verkäufer. Vorsicht, dass er Sie nicht von hinten erwischt. Danke, Anna. Ich werde es ihm ausrichten. Die Anna sagt, ach, kommen Sie doch bitte von vorn. Ach, Sie brauchen gar nicht so ekelhaft zu mir zu sein. Und gefasst werden muss er ja wirklich. Soll die Polizei ihn fangen? Angst, darunter zu gehen. Es ist kalt und dunkel. Was sagen Sie, einmal in Ihrem Leben ein Mann? Ja, das sagt sich so leicht. Sie gehen ja wieder ins Bett. Ja, und was mache ich, wenn er ausgerechnet in dieses Haus kommt und durchs Fenster reinsteigt? Dann haben Sie Pech gehabt. Wenn ich überfallen werde, dann blase ich ihm Pfeffer ins Gesicht. Was blasen Sie? Ich schlafe mit etwas Pfeffer neben dem Bett und wenn er in meiner Nähe ist, dann blase ich ihm Pfeffer in die Augen. Sehr gut, Anna, wirklich sehr gut. Aber glauben Sie mir, wenn der hier tatsächlich reinkommt, dann baumeln Sie samt Ihrem Pfeffer von der Zimmerdecke. Hm. Oh, ich würde alle Türen doppelt verriegeln. Vielleicht sollte ich doch etwas Pfeffer mitnehmen. Nehmen Sie das. Was ist denn das? Ein Talisman. Aha. Der wird Sie von dem Bösen beschützen. Ich habe das einem verkrüppelten Bettler abgekauft. Sehr schön. Aber jetzt her mit dem Pfeffer. Ach, machen Sie sich doch nicht so viel Sorgen. Sind ja nicht allein da unten. Das stimmt. Außerdem haben die sich einen raffinierten Schlachtplan ausgedacht. Nämlich? Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, woher wissen Sie dann, dass er so raffiniert ist? Ja, weil das die klügsten Köpfe in der ganzen Stadt sind. Wirklich, glauben Sie mir. Die wissen, was sie tun. Na, hoffentlich. Also, jetzt passen Sie auf. Die Tür, die lassen Sie verschlossen und machen niemanden auf. Auch mir nicht. Es sei denn, ich schreie, öffnen Sie die Tür, aber dann machen Sie sofort auf, ja? Viel Glück, Kleinmann. Schauen Sie sich das an. Wie dunkel da draußen. Ich sehe keinen Menschen. Ich auch nicht. Man sollte doch annehmen, dass sich da jetzt Bürger zusammentun mit Fackeln oder sonst irgendwas. Hauptsache, die haben einen Plan. Ja. Anna? Ja? Denken Sie manchmal ans Sterben? Warum sollte ich? Denken Sie dran? Normalerweise nicht. Aber wenn, dann stelle ich mir es anders vor. Nicht erwürgt oder mit durchgeschnittener Gurgel. Das wünsche ich Ihnen. Ich möchte angenehmer. Ich möchte schon angenehmer sterben. Glauben Sie mir, es gibt viel angenehmere Todesarten. Zum Beispiel? Was zum Beispiel? Sie fragen mich, was es für angenehmere Todesarten gibt? Hä? Ja, muss ich nachdenken. Mhm. Gift? Abscheulich. Wieso denn? Da kriegt man doch Krämpfe. Nicht immer. Wissen Sie überhaupt, wovon Sie da reden? Ja, Zyankali. Aha, meine Expertin. Nee, Sie werden mir kein Gift einreden. Wissen Sie, was schon passieren kann, wenn man nur eine einzige schlechte Muschel isst? Aber das ist kein Gift, das ist eine Lebensmittelvergiftung. Überhaupt irgendwas schlucken, das ist schon schrecklich. Also, wie wollen Sie sterben? Im hohen Alter? Vielen Jahren? In der Zukunft, wenn ich die weite Reise durch das Leben hinter mich gebracht habe, umgeben von Verwandten, in meinem gemütlichen Bett, wenn ich 90 bin. Aber so geht's doch nur im Traum. In Wirklichkeit, da kann in jedem Augenblick ein blutrünstiger Mörder das Genick brechen oder die Gurgel durchschneiden. Nicht, wenn Sie 90 sind, sondern jetzt, gleich. Es ist sehr beruhigend, mit Ihnen über diese Dinge zu sprechen, Anna. Ich mache mir Sorgen um Sie. Schauen Sie sich das an da unten. Da läuft irgendwo ein Mörder frei rum. Möglichkeiten, sich zu verstecken, hat er ganz schön viele. In so einer Nacht. Schmale Straßen, Haustore, Eisenbahnen, Unterführungen. Und das sieht man doch nicht im Dunkeln. Krank ist er, dass einem da auflauert. In der Nacht. Samt Klavierseite. Sie haben mich überredet. Ich gehe wieder ins Bett. Also los jetzt! Klar, ja, ich komm schon. Ich komm. Bis bald. Und aufpassen. Bei jedem Schritt. Ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba verstehe immer noch nicht, wieso ich plötzlich Verantwortung zu tragen habe. Wir stecken alle in der Sache drin. Und ich werde das Glückskind sein, das ihr dann auch noch findet. Ah, oh, mein Pfeffer habe ich vergessen. Was? Hey, wo sind sie denn alle hin? Die mussten schon weiter. Das richtige Timing ist besonders wichtig, damit der Plan auch funktioniert. Was ist denn nun mit diesem fabelhaften Plan? Das werden Sie schon noch erfahren. Fragt sich nur, wann. Wenn man ihn gefangen hat? Sei doch nicht so ungeduldig. Hören Sie, es ist spät, mir ist kalt. Wie nervös ich bin, davon will ich gar nicht reden. Hacker und die anderen mussten zwar weg, aber ich soll dir ausrichten, du würdest so bald wie möglich unterrichtet, worin deine spezielle Aufgabe bestehen soll. Hacker hat es gesagt? Ja. Was soll ich denn jetzt machen? Weg von zu Hause. Ohne mein warmes Bett. Warten. Worauf? Auf Bescheid. Was für Bescheid? Bescheid, was genau du zu tun hast. Ich gehe wieder nach Hause. Nein, nein, du musst dich in Acht nehmen. Ein Fehler in diesem Augenblick, ein winziger Fehler, kann uns alle in Lebensgefahr bringen. Wir wollen doch nicht als Leiche enden. Dann nennen Sie mir endlich den Plan. Das kann ich nicht. Ja, warum nicht? Weil ich ihn selbst nicht kenne. Es ist kalt heute Nacht. Jeder von uns kennt nur einen winzigen Bruchteil des Gesamtplans. Seine eigene Aufgabe im jeweiligen Augenblick. Und keiner darf seine Funktion einem anderen mitteilen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit der Wahnsinnige nicht dahinter kommt. Das ist überhaupt die Basis von der ganzen Geschichte. Wenn jeder von uns seine eigene Aufgabe korrekt erfüllt, dann kann die ganze Operation mit Erfolg abgeschlossen werden. Vorläufig aber darf der Plan nicht in falsche Hände geraten und weder unter Nötigung noch bei Lebensgefahr aufgegeben werden. Jeder von uns kann nur seinen bescheidenen kleinen Beitrag dazu leisten. Seinen kleinen, bescheidenen Beitrag. So ein Detail hätte für den Wahnsinnigen, selbst wenn er sich Zugang dazu verschaffen würde, keinerlei erkennbare Bedeutung. Raffiniert, nicht? Fabelhaft. Keine Ahnung, worum es geht. Jetzt gehe ich nach Hause. Mehr kann ich dir wirklich nicht sagen. Angenommen, du hättest all diese Leute umgebracht. Ich? Jeder von uns kann der Mörder sein. Also ich bin's nicht. Ich gehe doch nicht rum, Leute tothacken. Mitten in der Hochsaison. Es tut mir leid, Kleinmann. Also was habe ich zu tun? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? An deiner Stelle würde ich versuchen, so gut ich kann, mitzuarbeiten, bis meine Aufgabe klarer wird. Mitzuarbeiten? Ja, aber wie denn? Es ist schwer, genaueres zu sagen. Kannst du mir denn nicht einen kleinen Hinweis geben? Langsam komme ich mir nämlich wie ein Trottel vor. Na, die Dinge mögen zwar chaotisch scheinen, aber sie sind es nicht. Jetzt diese wahnsinnige Eile, mich hier runterzuholen. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich bereit und alle sind weg. Ja, ich muss jetzt gehen. Also was war so dringend? Gehen? Was soll denn das heißen? Meine Arbeit hier ist abgeschlossen, man braucht mich woanders. Mit anderen Worten, ich werde völlig allein hier auf der Straße stehen. Vielleicht? Nicht vielleicht. Wenn wir zusammen hier sind und du gehst weg, dann bleib ich allein zurück. Das ist Mengenlehre. Du musst eben vorsichtig sein. Ich bleib hier nicht allein. Du machst Witze. Ein Wahnsinniger läuft da frei rum. Ich verstehe mich nicht gut mit Wahnsinnigen. Ich bin im Grunde ein logischer Typ. Der Plan sieht nicht vor, dass wir zusammenbleiben. Hör mal, machen wir doch keine Liebesgeschichte daraus. Zu zweit müssen wir von mir aus nicht zusammenbleiben. Ich und 12 starke Männer, das genügt mir schon vollkommen. Ich muss jetzt weg. Ich will hier nicht alleine bleiben. Das ist mein voller Ernst. Du, ich komme sonst zu spät. Schau mal, wie meine Hand zittert. Und dabei bist du noch hier. Bist noch gar nicht weg. Wenn du wirklich gehst, dann fängt mein ganzer Körper an zu zittern. Kleinmann, nimm dich zusammen. Das Leben anderer hängt von dir ab. Du darfst uns nicht enttäuschen. Mit mir brauchst du nicht zu rechnen. Ich habe große Angst vor dem Tod. Ich würde wirklich so gut wie alles lieber tun als sterben. Viel Glück. Und was ist mit dem Wahnsinnigen? Irgendwelche Neuigkeiten? Ich meine, hat man ihn wieder irgendwo gesichtet? Die Polizei hat eine riesige, abscheuliche Gestalt gesehen, die sie in der Nähe der Eisfabrik versteckt hält. Niemand weiß allerdings Genaueres. Jetzt habe ich aber genug. Lieber Gott, nichts Herrlicheres als eine Nacht in der Stadt. Was ich nicht ganz verstehe, warum kann ich nicht zu Hause warten, bis mir meine Aufgabe zugeteilt wird? Was war denn das für ein Geräusch? Der Wind, das himmlische Kind, ist auch nicht besonders aufregend heute. könnte mir doch wenigstens eine kleine Botschaft runterwehen. Naja, ich muss mich beruhigen. Man muss die Augen weit aufreißen und wenn ich irgendwas Verdächtiges sehe, dann melde ich sofort den anderen. Nur gibt's da keine anderen. Ich muss wirklich dran denken, bei nächster Gelegenheit mehr Freundschaften zu schließen. Vielleicht treffe ich auch ein paar von den anderen, wenn ich ein, zwei Blocks raufspaziere. Wie weit können die schon gegangen sein? Ja, vielleicht ist es das, was sie von mir wollen. Vielleicht ist das ein Teil des Plans. Wenn mir irgendwas zustoßen sollte, kann ja sein, dass mich Hacker irgendwie beobachtet. Und dann kommen sie alle heraus, um mich zu retten. Also da bin ich ganz sicher. Man hat mich nicht alleine gelassen, damit ich nur mit mir selbst auf der Straße rumspaziere. Die müssen doch wissen, dass ich einem meschugenen Mörder überhaupt nicht gewachsen bin. So ein Wahnsinniger, der ist doch stark wie 10 und ich wie die Hälfte von einem. Außer sie verwenden mich vielleicht als Köder. Glaubst du im Ernst, dass die sowas tun können? Mich hier draußen rumlaufen lassen, wie ein Opferlamm? Der Mörder springt mich an und die kommen sofort rausgeschossen und packen ihn? Es sei denn, sie kommen langsam rausgeschossen. Einen festen Nacken habe ich nie gehabt. Was war das denn? Vielleicht gehe ich doch besser zurück. Ich bin ja schon weit weg von dort, wo ich losgegangen bin. Wie finden die mich überhaupt, um mir meine Anweisungen zu übergeben? Außerdem kommt ja jetzt ein Stadtteil, der mir unbekannt ist. Und was dann? Naja, vielleicht doch besser, ich drehe mich um und gehe denselben Weg zurück, bevor ich mich total verirre. Auwei, auwei. Schritte. Das sind Schritte. Der hat wahrscheinlich Füße, der Wahnsinnige. Lieber Gott, steh mir bei. Kleinmann. Was? Sind Sie das? Wer ist das? Ich bin's, der Doktor. Ha. Sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt. Sagen Sie, haben Sie irgendwas von Hacker gehört oder von den anderen? Bezüglich Ihrer Mitarbeit? Ja, es wird doch Zeit vergeudet. Und ich laufe rum wie bestellt und nicht abgeholt. Ich meine, gut, ich passe ja genau auf. Wenn ich nur wüsste, was ich überhaupt soll. Der Hacker hat irgendetwas erwähnt, was Sie betrifft. Was denn? Ich kann mich nicht erinnern. Fabelhaft. Der vergessene Mann. Ich glaube, ich habe gehört, dass er etwas sagt. Ich bin nicht ganz sicher. Sagen Sie, warum gehen wir nicht zusammen, Patrouille? Falls es irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte. Ich kann Sie lediglich ein kurzes Stück begleiten, dann muss ich mich anderen Aufgaben widmen. Es ist schon komisch, einen Arzt zu sehen, der auf ist mitten in der Nacht. Ich weiß doch genau, wie ihr es hasst, in der Nacht Hausbesuche zu machen. Kalte Nacht, was? Sie glauben, wir erwischen ihn? Heute Nacht? Ich nehme an, Sie haben eine wichtige Funktion innerhalb des Plans. Verstehen Sie, ich kenne meine nämlich noch gar mein nicht. Mein Interesse ist rein wissenschaftlicher Natur. Das kann ich mir denken. Mir bietet sich hier die Gelegenheit, Näheres über das Wesen seiner Krankheit zu erfahren. Warum ist er so, wie er ist? Wie kommt es zur Herausbildung gerade dieses Typs von asozialem Verhalten? Welche sind weitere ungewöhnliche Eigenschaften? Mitunter können die gleichen Impulse, die ihn dazu bewegen, einen Menschen zu töten, in ihm auch höchst kreative Aktivitäten freisetzen. Er malt ein Bild oder so. Es handelt sich hier also um ein höchst komplexes Phänomen. Ich wüsste auch gern, ob es sich um einen angeborenen Wahnsinn handelt oder um einen durch Krankheit oder Unfall verursachten, der zu einer nachhaltigen Traumatisierung des Gehirns geführt hat. Ist es eine Verkettung ungünstiger Umstände oder ist übermäßiger Stress die Ursache? Millionen Fakten gibt es hier zu studieren. Wie kommt es zum Beispiel, dass seine Triebe ausgerechnet im Töten ihren Ausdruck finden? Tut er das aus freien Stücken? Bildet er sich ein, Stimmen zu hören? Wissen Sie, es gab eine Zeit, da galten die Irrsinnigen als von Gott inspiriert. All das muss man natürlich für die Krankengeschichte sehr gewissenhaft untersuchen. Ganz klar. Ja. Nur erwischen müssen wir ihn zuerst. Wenn man mich machen ließe, bliebe ich mit dieser Kreatur ganz allein, um sie aufs Genaueste zu untersuchen. Bis zum allerletzten Chromosom. Jede Zelle würde ich unter das Mikroskop legen, ihre Zusammensetzung untersuchen, die Säfte analysieren das Blut in seine Bestandteile zerlegen, jede Gehirnwindung durchtesten, bis ich hundertprozentig weiß, was genau das für ein Mensch ist. Kann man einen Menschen wirklich kennen? Also ich meine, kennen. Nicht über ihn etwas wissen, sondern ihn kennen. Ich meine im Grunde, ihn kennen. Wenn man ihn sozusagen kennt, also darum geht's mir, das Kennen eines Menschen, wissen Sie, was ich meine? Mit kennen? Kennen, wirklich kennen. Zu kennen. Kennen, zu kennen. Kleinmann, Sie sind ein Idiot. Verstehen Sie überhaupt, worum es mir geht? Sie tun Ihre Arbeit, ich tue die meine. Ich kenne ja meine Arbeit überhaupt nicht. Dann haben Sie auch nicht das Recht zu kritisieren. Wo kritisiere ich denn? Was war das? Hören Sie Schritte hinter uns? Ich höre Schritte hinter mir, seit ich 8 Jahre alt bin. Da kommt jemand. Vielleicht hat es ihm nicht gefallen, was Sie da alles übers Sezieren geredet haben. Sie verschwinden hier besser, Kleinmann. Mit Vergnügen. Schnell, hier. Das ist doch eine Sackgasse. Ich weiß, was ich tue. Ja, aber wir laufen in eine Falle und wir werden umgebracht. Wollen Sie sich vielleicht mit mir streiten? Ich bin Arzt. Aber ich kenne doch diese Straße, das ist eine Sackgasse. Da kommt man nie wieder raus. Adieu, Kleinmann. Machen Sie, was Sie wollen. Moment! Verzeihung! Ich muss ganz ruhig bleiben. Laufe ich oder verstecke ich mich? Ich laufe. Und ich verstecke mich. Okay. Oh. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Kleinmann. Haben Sie auch Schreie gehört? Ja, ich habe Angst gekriegt. Ich weiß nicht, wo es hergekommen ist. Ist ja auch ganz egal. Worauf es ankommt, da waren Schreie. Und Schreie sind nie ein gutes Zeichen. Ich fürchte mich aber. Nichts wie weg. Zu weit kann ich aber nicht. Ich muss was erledigen. Sie kommen auch vor im Plan. Sie nicht? Noch nicht. Es fällt mir nämlich schwer, dahinter zu kommen, was ich überhaupt zu tun habe. Sie haben nicht zufällig irgendwas über mich reden gehört? Sie sind der Kleinmann. Genau. Ja, ich habe was gehört von wegen dem Kleinmann. Kann mich aber nicht mehr erinnern, was das war. Haben Sie eine Ahnung, wo Hacker ist? Hacker wurde umgebracht. Was? Ja, ich glaube, es war Hacker. Hacker ist tot? Ich bin nicht ganz sicher, ob die gesagt haben, Hacker oder jemand anders. Keiner weiß irgendwas. Nichts. Niemand. Naja, das ist ja ein fabelhafter Plan. Wir fallen tot um wie die Fliegen. Vielleicht war es auch gar nicht Hacker. Verschwind mir doch von hier. Ich bin von dort weggegangen, wo ich hätte sein sollen. Die suchen mich jetzt wahrscheinlich. Und weil ich so ein Glückskind bin, werden sie mir noch die Schuld in die Schuhe schieben, wenn der Plan ins Wasser fällt. Also ich kann mich nicht erinnern, wer von beiden tot ist. Hacker oder Hexwell? Ist ja auch wirklich zu viel verlangt, immer zu auf dem Laufenden zu sein. Und was macht eine junge Frau wie Sie hier draußen auf der Straße? Ist doch Männersache. Bin's gewohnt, die Straßen bei Nacht. Ach so. Naja, ich bin Prostituierte. Was? Hm? Nein. Ist das wirklich wahr? Ist ja toll. Ich habe nie eine kennengelernt. Ich hätte sie mir irgendwie größer vorgestellt. Ich habe sie jetzt hoffentlich nicht in Verlegenheit gebracht. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin sehr provinziell. Ja? Ich bin eigentlich um diese Zeit nie auf. Wirklich nie. Es ist ja mitten in der Nacht. Außer vielleicht, ich bin krank oder sowas. Aber wenn ich nicht gerade todkrank bin, dann schlafe ich wie ein Baby. Naja, jedenfalls haben Sie sich eine klare Nacht ausgesucht. Ja, ja. Viele Sterne kann man heute sehen. Ich bin leider ziemlich nervös. Ich wäre lieber zu Hause in meinem Bett. So unheimlich in der Nacht. Geschäfte alle zu, kein Verkehr. Man kann bei Rot über die Straße. Keiner hält einen auf. Das ist doch aber prima, oder? Ja, naja, ist ein komisches Gefühl. So ohne Zivilisation. Ich könnte mir jetzt die Hosen runterreißen und nackt durch die Hauptstraße rennen. Mhm. Ich meine, ich tue es ja nicht, aber ich könnte. Also ich finde, die Stadt ist bei Nacht zu kalt und zu dunkel und zu leer. So muss es draußen im Weltall sein. Das Weltall war mir immer ziemlich egal. Ja, aber wir sind doch mittendrin im Weltall. Wir sind die riesige runde Kugel, die hier im Weltall rumfliegt. Man kann nicht mal sagen, wo oben und unten ist. Was finden Sie gut? Also ich gehöre zu den Menschen, die gern wissen, wo oben und wo unten ist und wo das Bad ist. Glauben Sie, auf irgendeinem dieser Milliarden Sterne da draußen gibt es Leben? Also ich persönlich weiß es nicht. Aber ich habe gehört, auf dem Mars könnte es Leben geben. Allerdings ist der, dem er das erzählt hat, nur in der Strumpfwarenbranche. Und alles dreht sich weiter und weiter. In alle Ewigkeit. Wieso Ewigkeit? Das geht doch gar nicht. Früher oder später muss das doch alles zum Stillstand kommen. Stimmt's? Ich meine, früher oder später muss es doch ein Ende geben. Und dann kommt eine Mauer oder sowas. Und denken Sie doch mal logisch. Wollen Sie damit sagen, Das Universum ist endlich? Ich habe gar nichts gesagt. Ich will mich darauf nicht einlassen. Ich will in Wirklichkeit nur wissen, was ich zu tun habe. Da, das Sternbild Gemini kann man sehen. Die Zwillinge. Und den Orion, den Jäger. Wo sehen Sie Zwillinge? Die sehen sich doch gar nicht ähnlich. Sehen Sie sich diesen winzigen Stern da an. Ganz allein. Man sieht ihn kaum. Wissen Sie, wie weit weg der sein muss? Ich sag's Ihnen lieber nicht. Wir sehen das Licht, das diesen Stern vor Millionen Jahren verlassen hat. Und jetzt erreicht es uns erst. Ich verstehe, was Sie meinen. Haben Sie gewusst, dass das Licht 300.000 Kilometer in der Sekunde zurücklegt? Viel zu schnell, wenn Sie mich fragen. Ich bin ein Genießer. Es gibt ja schon gar keine Besinnlichkeit mehr auf der Welt. Also, soviel wir wissen, ist dieser Stern vor Millionen Jahren verlöscht. Weil das Licht mit seinen 300.000 Kilometern pro Sekunde hat Millionen Jahre gebraucht, um bis zu uns zu kommen. Wollen Sie damit sagen, dass es diesen Stern da oben vielleicht gar nicht mehr gibt? So ist es. Obwohl wir ihn mit eigenen Augen sehen? So ist es. Das ist aber sehr beunruhigend. Wenn ich was mit meinen eigenen Augen sehe, dann muss ich auch glauben können, dass das wirklich da ist. Ich meine, wenn das stimmen würde, was Sie da sagen, dann könnte das ja bei allen Sternen so sein, so verlöscht. Nur wir erfahren es erst mit ziemlicher Verspätung. Kleinmann, wer weiß denn, was wirklich ist? Wirklich ist das, was man mit seinen Händen anfassen kann. Es macht $6, bitteschön. Wofür? Nur ein bisschen Spaß hast du doch gehabt, oder? Ja, ein bisschen, ja, aber... Ja, also. Und ich bin beruflich hier. Schon, aber $6 für ein bisschen Schmusen. Für $6 könnte ich mir schon einen Schal kaufen. Ja, also gut, da gibst du mir $5. Und du küsst niemals umsonst? Oh, Kleinmann, ich bin doch beruflich hier. Zum Vergnügen küsse ich nur Frauen. Frauen? So ein Zufall. Ich auch. So, ich muss jetzt gehen. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Haben Sie auch nicht. Muss trotzdem gehen. Werden Sie auf sich aufpassen? Naja, ich habe meine Aufgabe zu erfüllen. Viel Glück. Ich hoffe, Sie kriegen raus, was Ihre ist. Ich wollte mich nicht wie ein Vieh benehmen, wirklich. Ich bin einer der liebsten Menschen, die ich kenne. So, jetzt reicht's mir aber. Geh nach Hause. Damit basta. Außer, naja, dann kommen die morgen zu mir und fragen mich, wo ich war. Wenn sie sagen, der Plan ist schiefgelaufen, Kleinmann, und Sie sind schuld. Wieso kann ich denn schuld sein? Naja, egal. Finden schon einen Weg. Brauchen doch nur einen Sündenbock. Wahrscheinlich ist das überhaupt meine Rolle in dem Plan. Ich bin immer schuld, wenn es nicht klappt. Ich... Hey? Wer ist denn da? Kleinmann. Doktor. Ich sterbe. Ich hol sofort einen Arzt. Ich bin ja Arzt. Das schon, aber Sie sind doch ein sterbender Arzt. Zu spät. Er hat mich erwischt. Oh, ich kam da nicht wieder raus. Hilfe! Hilfe, schnell! Komm noch jemand! Schreien Sie doch nicht so, Kleinmann. Oder wollen Sie, dass der Mörder Sie findet? Hören Sie, das ist doch jetzt sowieso schon alles egal. Hilfe! Hilfe! Wer ist es denn? Haben Sie sich ihn genau angesehen? Nein, nur plötzlich das Messer im Rücken. Zu dumm, dass er Sie nicht von vorn erstochen hat. Dann hätten Sie ihn vielleicht erkannt. Ich sterbe, Kleinmann. Nehmen Sie es nicht persönlich. Was ist denn das schon wieder für ein Schwachsinn? Ja, was soll ich denn schon sagen? Ich versuche da nur irgendwie Konversation zu machen. Was ist denn? Hat hier jemand um Hilfe? Der Doktor stirbt. Holen Sie Hilfe. Warten Sie mal. Haben Sie irgendwas über mich reden gehört? Wer sind Sie denn? Kleinmann. Kleinmann. Kleinmann? Kleinmann? Kleinmann. Ja, irgendwas war da. Ja, die suchen Sie, ist wichtig. Ach, wer? Irgendwas im Zusammenhang mit Ihrer Aufgabe. Na, endlich. Na, ich werde sagen, ich habe Sie gesehen. Kleinmann. Glauben Sie an Reinkarnation? Wer ist denn das? Reinkarnation, dass man wieder auf die Welt kommt als etwas anderes. Als was zum Beispiel? Als ein anderes Lebewesen. Wie meinen Sie das jetzt, als Tier? Ja. Sie meinen zum Beispiel, Sie können wieder auf die Welt kommen als Frosch? Vergessen Sie es, Kleinmann, ich habe nichts gesagt. Hören Sie, möglich ist alles. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass einer in diesem Leben Präsident einer riesigen Firma ist und sich dann wiederfinden soll als Eichhörnchen. Mir wird schwarz vor Augen. Ja, warum sagen Sie mir dann nicht, was Ihre Aufgabe im Plan ist? Sie werden ja jetzt Ihrer Pflichten enthoben. Die könnte ich doch wunderbar übernehmen. Bisher ist es mir nämlich nicht gelungen, meine eigene Aufgabe zu erfahren. Meine Aufgabe? Das würde ich nicht bekommen. Ich war der Einzige, der sie erfüllen konnte. Meine Güte. Ich weiß nicht, sind wir eigentlich zu gut organisiert oder nicht organisiert genug? Kleinmann, enttäuschen Sie uns nicht. Wir brauchen Sie. Doktor. Doktor? Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Ach Quatsch, ich gehe nach Hause. Sollen die doch die ganze Nacht rumrennen wie die Bekloppten. Mitten in der Hochsaison. Keiner sagt mir irgendwas. Ich will nur nicht, dass sie mir dann alles in die Schuhe schieben. Aber warum sollten sie? Ich bin doch mitgekommen, als sie mich geholt haben. Und dann war nichts für mich zu tun. Also, stirbt hier jemand? Ich sterbe. Sie? Und was ist mit dem? Der ist schon tot. Waren Sie sein Freund? Er hat mir die Mandeln rausgenommen. Ich war mal tot. Wie bitte? Tot. Ich war tot. Im Krieg, verwundet. Lag auf dem Operationstisch. Chirurgen, die schwitzten, um mein Leben zu retten. Und plötzlich war ich weg. Kein Puls mehr, alles aus. Der eine, das haben sie mir nachher erzählt, war so geistesgegenwärtig, mein Herz zu massieren. Und das hat dann wieder zu schlagen angefangen. Da war ich wieder am Leben. Aber diesen einen Moment lang war ich klinisch tot. Also auch rein wissenschaftlich gesehen, tot. Ja, einfach tot. Das ist schon lange her. Deshalb kann ich das gut nachempfinden, wenn ich einen so da liegen sehe. Und wie war's? Was? Das Todsein. Haben Sie was gesehen? Nein. Es war nur... gar nichts. Sie erinnern sich nicht an irgendein Leben danach? Nein. Aha. Mein Name ist auch nicht vorgekommen? Da war überhaupt nichts. Es gibt nichts nachher, Kleinmann. Nichts. Ich will nicht weg von hier. Noch nicht. Nicht jetzt. Ich will nicht, dass mir passiert, was ihm passiert ist. Eine Sackgasse geraten, erstochen. Die anderen erwürgt, sogar Hacker. Alle von diesem Teufel ermordet. Den Hacker hat nicht der Wahnsinnige umgebracht. Ach. Hacker wurde das Opfer einer Verschwörung. Einer Verschwörung? Der andere Partei. Welche andere Partei? Na, Sie wissen doch von der anderen Partei, oder etwa nicht? Nichts weiß ich. Verlassen in der Nacht. Shepard und Willis. Gewisse Leute, die waren mit Hackers Lösungsvorschlägen nie einverstanden. Was? Naja. Hacker hat ja im Grunde genommen auch nichts erreicht. Aber die Polizei doch auch nicht. Das kommt schon noch. Wenn sich bloß die verdammten Zivilisten aus der Sache raushalten würden. Ich denke, sie brauchten Hilfe. Hilfe schon. Aber nicht dieses Durcheinander und diese Panikmacherei. Keine Sorge. Wir haben einige Anhaltspunkte. Außerdem lassen wir alle Daten durch unsere Computer laufen. Diese fantastischen kleinen Dinger mit ihren fantastischen Elektrogehirnen. Jeder Fehler ausgeschlossen. Man wird ja sehen, wie lange es noch durchhält, gegen die anzukommen. Also wer hat den Hacker umgebracht? Es gibt eine Partei von Hackergegnern. Was denn? Shepard und Willis? Sind schon ganz schön viele zu denen übergelaufen, glauben Sie mir. Hab sogar gehört, es gibt jetzt eine Splitterpartei. Die hat sich von der neuen Gruppe distanziert. Noch eine Partei? Mit ein paar ganz brauchbaren Vorschlägen, wie man ihn fangen könnte, diesen Kerl. Darum geht's doch, oder? Ideen. Verschiedene Ideen. Wenn ein Plan fehlschlägt, gibt's neue. Ist doch klar. Oder haben Sie was gegen neue Ideen? Ich? Nein. Aber die haben doch Hacker umgebracht. Er wollte nicht nachgeben, weil er mit solcher Verbissenheit immer wieder behauptet hat, sein lächerlicher Plan sei der einzig mögliche. Obwohl sich überhaupt nichts getan hat. Also gibt's jetzt mehrere Pläne, oder wie? Na genau. Und ich hoffe, Sie sind nicht mit Hackers Plan verheiratet. Viele sind es nämlich noch. Ich kenne Hackers Plan ja gar nicht. Na gut. Dann können Sie uns vielleicht nützlich sein. Wem uns? Spielen Sie doch nicht den Unschuldigen. Na, wer spielt? Ich bitte Sie. Nein, ernsthaft, ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht. Menschenleben stehen auf dem Spiel, du blöder Hund. Entscheide dich. Herr Inspektor. Herr Wachmeister. Der hat ein Messer. Jetzt kommt er gelaufen. Aber letzte Woche, da waren wir noch die Blöden, da wir den Mörder nicht erwischen konnten. Keinerlei Beschwerde von meiner Seite. Entscheide dich, Kleinmann. Ist doch allen vollkommen gleichgültig, dass wir rund um die Uhr arbeiten müssen. Dass wir ersticken in völlig verrückten Geständnissen. Da kommt ein Irrsinniger nach dem anderen, behauptet, der Mörder zu sein und bettelt uns an, wir sollen ihn bestrafen. Ich hätte wirklich Lust, dir die Kehle durchzuschneiden. Bei deinem dauernden Hin und Her. Ich bin ja bereit, mitzumachen. Sagen Sie mir nur, was ich zu tun habe. Hältst du zu Hacker oder zu uns? Hacker ist tot. Er hat Anhänger. Oder wärst du vielleicht lieber bei irgendeiner dieser Splittergruppen? Wenn mir jetzt bitte jemand erklärt, was die einzelnen Gruppen wollen. Verstehen Sie, was ich meine? Hackers Plan habe ich ja nie gekannt. Ihren Plan kenne ich auch nicht. Von Splittergruppen ganz zu schweigen. Spielt er das nicht fabelhaft, Jack? Natürlich. Weiß Bescheid, bis es mal ernst wird. Zum Kotzen so einer. Da sind Sie ja, Kleinmann. Wo waren Sie denn verdammt nochmal? Ich? Wo waren Sie? Sie sind genau in dem Moment verschwunden, wo wir Sie gebraucht hätten. Mir hat keiner was gesagt. Kleinmann ist jetzt bei uns. Ist das wahr, Kleinmann? Ich hab doch keine Ahnung mehr, was wahr ist und was nicht. Hallo, Frank. Machen die dir das Leben schwer? Nicht mal, wenn sie wollten. Wirklich? Wirklich. Wir hätten ihn doch schon längst erwischt, wenn ihr nicht dazwischen gefunkt hättet. Wir waren mit Hacker nicht einverstanden. Sein Plan hat nicht funktioniert. Genau. Aber wir erwischen diesen Mörder. Überlasst das nur uns. Gar nichts überlassen wir euch. Los gehen wir, Kleinmann. Sie werden noch nicht zu denen halten, oder? Ich? Ich halte mich da ganz raus. Je nachdem, wer den besseren Plan hat. Raushalten gibt's nicht, Kleinmann. Entweder die oder wir. Wie soll ich mich denn entscheiden, wenn ich die Alternativen nicht mal kenne? Sind die einen Äpfel, sind die anderen Birnen? Sind beide Mandarinen? Weg mit dem und zwar gleich. Ihr hört jetzt endlich auf mit dem Töten. Ach so. Jawohl. Und sobald wir diesen Wahnsinnigen erwischt haben, wird einer noch zur Rechenschaft gezogen, wegen Hackers Tod. Während wir hier rumstehen und uns streiten, wird der Wahnsinnige gerade wieder jemanden umbringen. Wäre es nicht das Gescheiteste, zusammenzuarbeiten? Sagen Sie das denen. Der Erfolg zählt, sonst nichts. Ich schlage vor, diese Schweine jetzt sofort zu liquidieren. Sonst stehen sie uns doch nur im Weg und stiften Chaos. Versuch's doch, du Angeber. Wir versuchen's nicht nur. Freunde, Kameraden, Kollegen. Entscheiden Sie sich jetzt, Kleinmann. Die Stunde ist gekommen. Und entscheiden Sie sich richtig, Kleinmann. Es gibt nur einen Sieger. Wir schlachten uns gegenseitig ab und der Wahnsinnige läuft frei herum. Sehen Sie das nicht? Sie kapieren's nicht. Lieber Himmel, was ist das denn? Das ist Spiro, der Telepath. Wir haben ihn nur für diesen Fall geholt. Das Hellseher, tatsächlich. Der muss doch beim Pferderennen riesiges Glück haben. Er hat schon ganz andere Mordfälle gelöst. Man muss ihm nur etwas zu riechen oder zum Fühlen geben. Im Hauptquartier, da hat er vorhin meine Gedanken gelesen. Hat genau erraten, mit wem ich gerade im Bett war. Mit einer Frau. Sieh ihn dir an. Er ist mit übernatürlichen Kräften auf die Welt gekommen. Herr Spiro, der Hellseher wird in wenigen Augenblicken den Mörder entlarven. Wenn Sie ihm bitte den Weg freimachen. Herr Spiro wünscht, an Ihnen zu schnuppern. An mir? Ja. Wozu? Er wünscht es. Das muss ihm genügen. Ich will aber nicht, dass an mir rumgeschnüffelt wird. Hast du was zu verbergen? Nein, gar nichts. Macht mich nur nervös. Fangen Sie ruhig an. Schnuppern Sie los. Was macht er denn da? Ich hab nichts zu verbergen. Mein Jackett riecht wahrscheinlich ein bisschen nach Kampfer. Stimmt's? Hallo, jetzt hören Sie doch bitte mit dem Geschnüffel auf. Das macht mich nervös. Nervös, Kleinmann? Hab das nie gemocht, beschnüffelt zu werden. Was ist denn los? Auf was starren Sie denn alle so? Was denn? Ach so. Salatsoße habe ich mir auf die Hosen geschüttet. Riecht ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Von drüben, Wiltens Steakhaus nach Apes Hauses. Ich hab gern Steak. Nicht ganz rot. Naja, schon rötlich, ich meine halt nicht roh. Sie kennen das doch. Man bestellt nicht ganz durch und dann kommt's halt doch blutig. Dieser Mann ist ein Mörder. Was? Kleinmann? Ja, Kleinmann. Nicht möglich. Herr Spiro hat's wieder mal geschafft. Ja, was reden Sie denn? Wissen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Die Schuld liegt bei diesem Mann. Sie sind verrückt. Herr Spiro, Sie sind ein totaler Spinner. Also Sie waren das, Kleinmann? Die ganze Zeit? Hey! Hierher, wir haben ihn gestellt. Was geht denn hier vor? Es gibt keinen Zweifel. Der Fall ist erledigt. Warum haben Sie es getan, Kleinmann? Was denn getan? Sie werden doch diesem Kerl da nicht glauben, bloß weil der an mir rumgeschnüffelt hat. Seine übernatürlichen Kräfte haben Herrn Spiro noch niemals getäuscht. Dieser Kerl ist doch ein Betrüger. Was soll denn das überhaupt, diese Schnüffelei? Also Kleinmann ist der Mörder. Nein, Freunde, ihr kennt mich doch alle. Warum haben Sie es getan, Kleinmann? Möchte ihr auch wissen. Er hat es getan, weil er verrückt ist. Schwere Schatten im Hirn. Ich soll verrückt sein? Schauen Sie sich doch an, wie ich angezogen bin. Man darf jetzt natürlich nicht erwarten, dass er irgendwas Sinnvolles von sich gibt. Sein Verstand ist futsch. Na, ganz typisch für einen Verrückten. Die können in jeder Hinsicht vollkommen logisch sein, bis auf einen schwachen Punkt, der ihre Geisteskrankheit ausmacht. Und Kleinmann ist immer so logisch. Wahnsinnig logisch. Das Ganze ist ein Witz. Stimmt's? Wenn's nämlich kein Witz ist, dann fange ich sofort an zu schreien. Von neuem danke ich Gott dem Herrn für die besondere Gabe, mit der auszuzeichnen er mich. Wir sollten ihn sofort aufhängen. Wird das Vernünftigste sein. Kommen Sie mir bloß nicht zu nahe. Ich hab was gegen Stricke. Er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Hat mich plötzlich gepackt. Ich habe ihm noch $6 gegeben. Hier ist ein Strick. Diese Stadt wird wieder sicher sein. Ein für allemal. Sie hängen den Falschen auf. Keiner Fliege könnte ich was antun. Gut, ja, einer Fliege vielleicht. Ohne Prozess können wir ihn nicht hängen. Natürlich nicht. Ich habe doch gewisse Rechte. Und was ist mit den Rechten der Opfer, hä? Welche Opfer? Ich will meinen Anwalt sprechen. Haben Sie gehört? Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich habe überhaupt noch gar keinen Anwalt. Wie bekennen Sie sich, Kleinmann? Nicht schuldig. Absolut unschuldig. Zu keinem Zeitpunkt der Vergangenheit oder Gegenwart bin ich jemals ein Totschläger gewesen. Nicht einmal als Hobby interessiere ich mich für sowas. Was haben Sie zur Ergreifung des Mörders beigetragen? Sie meinen den Plan? Mir hat kein Mensch gesagt, worin er besteht. Glauben Sie nicht, es wäre Ihre Aufgabe gewesen, das selbst in Erfahrung zu bringen? Ja, wie denn? Jedes Mal, wenn ich gefragt habe, hat man mir Theater vorgespielt. Daran sind Sie doch selbst schuld, Kleinmann. Stimmt. Außerdem gab es ja nicht nur einen Plan. Eben. Wir hatten uns einen ganz anderen Plan ausgedacht. Und weitere Pläne hat es ja auch noch gegeben. Wenigstens bei einem davon hätten Sie ordentlich mitarbeiten müssen. War das vielleicht der Grund, warum Ihnen die Entscheidung so schwer fiel? Weil Sie sich nicht entscheiden wollten? Entscheiden? Wofür? Nennen Sie mir den Plan. Ich will gerne helfen. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Dafür dürfte es wohl etwas zu spät sein. Kleinmann, man hat Ihnen den Prozess gemacht und Sie für schuldig befunden. Sie werden hängen. Haben Sie einen letzten Wunsch? Ja, ich würde lieber nicht hängen. Tut mir leid, Kleinmann, daran können wir nichts ändern. Schnell, kommen Sie schnell! Was ist los? Der Mörder, wir haben ihn hinterm Lagerhaus erwischt. Was? Das kann nicht sein, Kleinmann ist der Mörder. Nein, man hat ihn doch dabei erwischt, wie er gerade Edith Cox erwürgen wollte. Sie hat ihn schon identifiziert, rasch. Jeder soll mitkommen, wir brauchen jede Hilfe. Ist es jemand, den wir kennen? Nein, ein Fremder, aber schnell, sonst entwischt er uns. Sehen Sie, Sie waren schon alle bereit, einen völlig Unschuldigen aufzuhängen. Nichts für ungut. Klar. Wenn Ihnen mal wieder nichts Besseres einfällt, dann kommen Sie einfach mit einem Stück Strick bei mir vorbei. Offenbar muss hier etwas schiefgelaufen sein. Gut, dass Sie nicht mit Ihrer Nase Geld verdienen müssen. Gut zu wissen, wen man zu seinen Freunden zählen kann. Jetzt gehe ich aber nach Hause. Das geht mich jetzt wirklich nichts mehr an. Müde bin ich. Es ist kalt. So eine Nacht. Wo bin ich denn überhaupt? Für meinen Orientierungssinn würde ich nicht mal 2 Cent geben. Ist doch richtig schlecht vor Angst. Oh Gott, was ist denn jetzt wieder? Kleinmann. Wer sind Sie? Der Mörder. Kann ich mich setzen? Ich bin erschöpft. Was? Sie verfolgen mich alle. Ich renne die Straßen rauf und runter, rein in die Haustore und wieder raus. Ich schleiche durch die Stadt und die glauben, alles macht mir noch Spaß. Sie sind der Mörder? Natürlich. Also dann nichts wie weg. Legen Sie sich nicht auf. Ich bin bewaffnet. Sie wollen mich töten? Natürlich. Das ist doch meine Spezialität. Oh, Sie sind verrückt. Natürlich bin ich verrückt. Oder glauben Sie vielleicht, ein Normaler würde rumlaufen und die Leute umbringen? Und dabei raube ich sie nicht mal aus. Das ist die Wahrheit. Ich habe noch an keinem Opfer auch nur einen Penny verdient. Nicht mal einen Taschenkamm habe ich mitgehen lassen. Ja, warum tun Sie es dann? Warum? Weil ich wahnsinnig bin. Aber Sie sehen gar nicht so aus. Man soll sich nicht täuschen lassen vom äußeren Erscheinungsbild. Ich bin ein Wahnsinniger. Ja, ja, schon, aber ich habe eine riesige, schwarze, beängstigende Gestalt erwartet. Wir sind doch nicht im Kino, Kleinmann. Ich bin ein Mann wie Sie. Was haben Sie erwartet? Fangzähne. Aber Sie haben so viele kräftige Männer umgebracht, doppelt so groß wie Sie. Natürlich, weil ich mich von hinten an Sie ranschleiche. Oder ich warte, bis Sie schlafen. Wissen Sie, ich will keine Schwierigkeiten bekommen. Aber warum tun Sie es? Weil ich total verdreht bin. Glauben Sie, ich weiß warum? Macht's Ihnen wenigstens Spaß? Um den Spaß geht's doch nicht. Ich tue es einfach. Sehen Sie denn nicht, wie lächerlich das ist? Wenn ich das sehen würde, wäre ich doch nicht verrückt. Und seit wann sind Sie schon so? Solange ich mich erinnern kann. Kann Ihnen denn niemand helfen? Wer denn zum Beispiel? Es gibt doch Ärzte, Kliniken. Sie glauben, Ärzte wissen mehr? Ich bin bei Ärzten gewesen. Hab Bluttests und Röntgenbilder machen lassen. Die Krankheit finden die nicht. Die zeigt sich nicht auf dem Röntgenschirm. Und die Psychiatrie, die Seelenärzte? Die führe ich an der Nase rum. Aha. Da spiele ich auf normal. Die zeigen mir irgendwelche Tintenflecke. Dann fragen sie mich, ob ich ein Mädchen gern habe. Natürlich, sage ich dann. Das ist ja furchtbar. Haben Sie einen letzten Wunsch? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wollen Sie mal mein Wahnsinnslachen hören? Nein, nein, nehmen Sie doch Vernunft an. Ich bitte Sie. Wenn Sie es sowieso nicht besonders erregt, mich zu töten, warum tun Sie es dann? Das ist doch unlogisch. Sie könnten doch Ihre Zeit stattdessen schöpferisch nutzen. Zum Beispiel anfangen, Golf zu spielen. Wären Sie doch wahnsinniger Golfer. Adieu, Kleinmann. Hilfe! Hilfe! Mord! Kleinmann, wie sah er denn aus? Wie ich. Was soll das heißen, wie Sie? Er hat ausgesehen wie ich. Aber Jensen hat gesagt, er sah wie Jensen aus. Groß und blond wie ein Schwede. Hören Sie jetzt auf Jensen oder auf mich? Schon gut, regen Sie sich nicht auf. Schon gut. Aber reden Sie nicht wie ein Idiot. Er hat ausgesehen wie ich. Vielleicht ist er ein Meister der Verkleidung. Naja, ein Meister von irgendwas muss er schon sein. Und ihr solltet ihm auf jeden Fall auf der Spur bleiben. Wollt ihr mal einen Schluck Wasser? Ich brauche kein Wasser. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Durst. Sterben macht nicht durstig. Außer wenn man gerade Hering gegessen hat. Haben Sie Angst vorm Tod? Ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe zu sterben. Ich will nur nicht gerade dabei sein, wenn es passiert. Früher oder später erwischt er uns alle. Arbeitet zusammen. Gott ist euer einziger Feind. Armer Kleinmann. Ihr fantasiert. Komm, gehen wir. Wir müssen uns einen besseren Plan einfallen lassen. Und noch was. Wenn es ein Leben nach dem Tode gibt und wir uns alle eine Etage höher wiedersehen, dann kümmern Sie sich bitte nicht wieder um mich. Wenn ich unbedingt was brauchen sollte, dann melde ich mich schon. Man hat den Mörder bei den Bahngleisen gesichtet. Kommt alle, schnell! Sie hörten Der Tod, Hörspiel von Woody Allen, aus dem Amerikanischen von Stefan Jung. Die Personen und ihre Sprecher waren Kleinmann und sein Mörder Matthias Ponier, Hacker Charles Wirz, Anna Gisela Trove, der Arzt Ernst Jacobi, die Prostituierte Marianne Lochert, Spiro und sein Assistent Hans Gogel und Gerd Keller und Christian Brückner, Friedrich von Bülow, Dieter Eppler, Jochen Holtgreve, Horst Könke, Heinz Mayer, Horst Michael Neuze, Andreas Tscherda, Michael Thomas, Bert Wesselmann und Helmut Wöstmann. Ton Roland Seiler. Schnitt Marlies von Stedtmann. Regieassistenz Johannes Hertel. Regie Peter Michel Ladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1981.